In harter Luft leben wir Tag um Tag. Da ist es kein Zufall, wenn wir enger als sonst aneinander gekettet werden. Wo Blut fließt, da finden Neid und Zwietracht verschlossene Türen. So ist es bei uns. Not und Blut gitten uns aneinander. Wir können nicht mehr los voneinander, weil der eine auf den anderen angewiesen ist. Wir sind eine Gemeinde der Tat geworden und so soll's bleiben. Ihr sollt dem Leben gegenübertreten als Eroberer, nicht als Verteidiger. Der Furcht so fern, dem Tod so nah, das steht auf euren Fahnen geschrieben.